Ich weiß nicht, ob ich die Dinge, an die ich mich nicht erinnere, ebenso aufnehmen soll wie die Dinge, an die ich mich erinnere. Zunächst einmal bin ich geboren, daran erinnere ich mich nicht, aber man hat mir ziemlich oft davon erzählt. Ich wurde nicht nachts geboren, sondern gegen 8 Uhr morgens. Und wenn irgendetwas mit mir nicht stimmte, sagte mein Vater immer vorwurfsvoll, dass ich als vollkommenes Baby geboren sei. Ich weiß nicht, ob die 4 lebenden und die 2 toten älteren Kinder nicht auch als vollkommenes Baby geboren wurden. Jedenfalls warf es mein Vater ihnen nie vor, wenn mit ihnen irgendetwas nicht stimmte. Immerhin gab es, obwohl ich mich daran nicht von Anfang an erinnern konnte, keinen Zweifel, dass ich das Jüngste der Kinder war. Und als solches hatte ich natürlich Privilegien. Das Privileg, verhätschelt zu werden, das Privileg, die Jüngste zu sein. So etwas verliert man sein ganzes weiteres Leben nicht. Man ist da, man ist privilegiert. Niemand kann etwas anderes tun, als sich um einen zu kümmern. So war ich und so bin ich noch. Und jeder, der so ist, hatte das natürlich gern. Ich hatte es gern und habe es gern. Das nächste, was ich über mich hörte, war, dass ich 8 Monate alt war. Natürlich bin ich in Amerika geboren. Natürlich sind wir alle in Amerika geboren, aber dennoch waren wir, als ich 8 Monate alt war, nicht dort. Das nächste, was geschah, war, dass ich ein klein wenig älter war und wir in Wien waren. Ein hübscher Ort damals. Und jetzt gab es schon etwas, woran ich mich erinnern konnte. Neben dem anderen, bei dem er mir helfen konnte, mich zu erinnern. Indem er es mir wieder und wieder erzählte. Damals und später. Von meiner Geburt her gibt es keinen Grund, warum ich so viele Kriege hätte sehen sollen. Ich habe 3 gesehen. Den Spanisch-Amerikanischen Krieg, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Es gab natürlich eine Anzahl anderer, die mich nicht direkt angingen. Der Burenkrieg, an den erinnere ich mich. Der Japanisch-Chinesische Krieg und der Russisch-Japanische Krieg, an den erinnere ich mich auch sehr gut. An jeden dieser Kriege erinnere ich mich aus einem anderen Grund. Ich nehme an, es ist nicht weiter bemerkenswert, dass ich so viele Kriege sehen musste, da ich eine ziemliche Anzahl Länder gesehen habe, schon als Baby, und auch ein Gefühl für Länder habe, was einen, wie ich annehme, früher oder später, da es nun einmal Kriege gibt, zu denen gehören lässt, die sie miterlebten. Und wir waren also in Wien, und ich habe es nie wieder gesehen. Aber es ist für mich stets etwas sehr Wirkliches geblieben. Und dort war es, dass ich zum ersten Mal ich selbst war. Und so war es natürlich etwas Wirkliches. Und dann gab es auch wirkliche Dinge. Es gab einen öffentlichen Garten, eine gepflegte Anlage. Und der Fantasie eines Kindes gefällt eine gepflegte Anlage auf eine Art besser als ein natürlicher Garten. Meine Mutter war, wie ich später hörte, nicht gern mit 5 Kindern allein in Wien. Erst war eine Schwester aus Baltimore bei ihr gewesen, aber die war abgereist. Mein Vater war geschäftlich nach Amerika zurückgegangen und meine Mutter sagte, sie wolle näher an Amerika sein. So packte sie zusammen und ließ den Hauslehrer und die Gouvernante zurück und ging mit 5 Kindern nach Paris. Ich blieb weiterhin das Jüngste. Ich war damals ungefähr 4 Jahre alt und ich weiß nicht, ob mir von Paris wirklich mehr als das im Gedächtnis geblieben ist, aber ich glaube schon. Es macht immer Krieg, weil mir Paris neben anderem 1914 so vorkam, wie ich mich an es erinnerte, als ich 4 war. Nur war damals kein Krieg. Aber Krieg lässt Dinge sowohl vorwärts wie rückwärts gehen. Und so war 1914 auf eine Weise das Gleiche wie 1878. Natürlich gibt es ziemlich viele Zeiten, in denen kein Krieg ist. Aber genauso ziemlich viele Zeiten gibt es, in denen Krieg ist. Wenn Krieg ist, sind die Jahre zwar länger, das heißt, die Tage sind länger, die Monate sind länger, die Jahre sind viel länger, aber die Wochen sind kürzer. Das macht eben der Krieg. Und wenn kein Krieg ist, nun gerade jetzt kann ich mich nicht erinnern, wie es eigentlich ist, wenn kein Krieg ist. Und dann hatte meine Mutter sogar in Paris genug davon, fern von Amerika zu sein. Und ihre ganze Familie in Baltimore. Und mein Vater geschäftlich wieder in Amerika. Und so packten wir alle alles zusammen, nachdem wir alles Mögliche dutzendweise gekauft hatten, und gingen nach London und dann nach Amerika. In London gab es keinen Krieg. Überhaupt keinen Krieg. Aber das erste Theater, das ich je sah, das war das Pinafore. Und ich erinnere mich nicht daran, aber ich erinnere mich an das Foyer des Theaters. Und ich erinnere mich an einen Glanz. Und ich erinnere mich daran, dass eines auf das andere folgte. Und das war alles von London. An die Heimfahrt auf dem Schiff erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Und ich erinnere mich nicht, dass irgendeiner jemals sagte, dass es etwas davon zu erinnern gäbe. Bis zu jener Zeit hatten sich Gefühle, wie ich sie hatte, deutsch und dann französisch geäußert. Und dann in Baltimore, obwohl ich nicht daran glaube, dass wir dort sehr lange blieben, begannen Gefühle, sich englisch anzufühlen. So das eine, das meine Mutter erzählte, dass da ein kleiner Indianer war. Zwei kleine Indianer, drei kleine Indianerjungen, vier kleine, fünf kleine, sechs kleine, sieben kleine, acht kleine Indianerjungen. Und dann kam auch noch der Krieg. Ich weiß nicht genau wie, aber Baltimore war ein Ort, wo es einen Krieg gegeben hatte, als meine Mutter jung war. Wo sie die Yankee-Soldaten von einem Bahnhof zum anderen hatten gehen sehen. Und die waren angeschossen. Und sie erinnerte sich daran und wir erinnerten uns daran. Und da war ein geheimnisvoller Onkel, der den ganzen Krieg mitgemacht hatte und zurückkam mit oder ohne oder nur mit oder nur ohne ein paar Schuhe. Und er war dann im Schuhhandel und natürlich war da eine Verbindung. Erst später, als ich eine leidenschaftliche Bewunderin General Grants und der Armee der Nordstaaten war, wurde mir klar, dass der Onkel in der Armee der Südstaaten gewesen war. Von Baltimore aus gingen wir nach Kalifornien und dann begann ich wirklich, mich zu erinnern. In Kriegszeiten weiß man viel mehr, was Kinder fühlen, als in Friedenszeiten. Nicht, dass Kinder mehr fühlen, aber man muss mehr wissen über das, was sie fühlen. In Friedenszeiten betrifft das, was Kinder fühlen, das Leben der Kinder als Kinder. Aber in Kriegszeiten geht es ineinander über. Da gibt es kein Kinderleben und Erwachsenenleben, da gibt es nur Leben. Und so muss man ganz natürlich wissen, was Kinder fühlen. Und da jetzt Krieg ist und ich gerade beiläufig, aber dennoch unvermeidlich sehe und das Gefühl von Kindern jeden Alters kenne, muss ich mich jetzt nicht an mein Fühlen erinnern, sondern nur das Gefühl fühlen, wie es in einem gewissen Alter einmal war. Und so war das Leben in Kalifornien von ungefähr 6 bis 16. Und was alles passierte, passierte tatsächlich. So viele Dinge geschahen, aber in der eigentlichen Erinnerung nicht mehr als 1 oder 2 im Jahr. Bestimmt nicht 1 jeden Monat, bestimmt nicht 1 jede Woche, bestimmt nicht 1 jeden Tag. Sagen wir 2 oder 3 im Jahr. Gerade genug auch, um sich zu erinnern. Weil der Rest der Zeit eben nur der Rest der Zeit ist. Während dieser Jahre gab es keinen Krieg. Und wenn es einen gab, war es kein Krieg für mich. Die ganze Zeit über ging ich also zur Schule. Und Schule in Kalifornien bedeutete Bekanntschaft mit vielen Nationalitäten. Und wenn man mit ihnen zur Schule ging und über ihr Haar Bescheid wusste und über ihre Art und alles andere, so konnte man später gar nicht überrascht sein, dass Deutsche sind, wie sie sind, und Franzosen und Griechen und Chinesen und Japaner. Es gibt später nichts als Bestätigung. Bestätigung dessen, was man schon wusste. Weil niemand sich ändert. Sie mögen sich entwickeln, aber sie ändern sich nicht. Und warum sollte man sie folglich nicht kennen, wenn man mit ihnen zur Schule gegangen ist? Jemand hat mir gerade erzählt, dass es auf deutschen Universitäten Professoren gab, die Rassenmerkmale erforschten. Ganz unnötig, wenn man mit ihnen zur Schule gegangen ist. Aber die Deutschen wussten das natürlich nicht. General Grant wusste es. Er war mit sämtlichen Generälen des Bürgerkriegs zur Schule gegangen und so wusste er immer, was sie vorhatten. Das war es, was mich an den Memoiren, die er geschrieben hat und die ich gelesen habe, am meisten interessierte. Und um nun auf historische Kriege zurückzukommen. Ich hatte natürlich Geschichte gern und Shakespeares Stücke und historische Romane, und immer gab es darin Krieg. Selbstverständlich war die antike Geschichte voll von Kriegen, und der Untergang und Fall des Römischen Reiches war voll von Krieg, aber nicht einer davon interessierte mich als Krieg. Englische Kriege interessierten mich, einige französische Kriege und der amerikanische Bürgerkrieg. Und ich hatte recht, weil der amerikanische Bürgerkrieg der Prototyp aller Kriege war, die ich ganz und gar miterlebt habe, nämlich der beiden großen Kriege, so auch der amerikanische Bürgerkrieg. Aber natürlich war nicht meine ganze Kindheit angefüllt mit der Freude an vergangenen Kriegen, obgleich es für einen alles verschlingenden Leser natürlich eine ganze Menge Kriege gab. Da war etwas sehr Eigenartiges an den Kriegen, wie ein Kind es sieht. Obwohl so viele getötet werden und schon so viele tot sind, ist das im Grunde nicht sehr wirklich. Mein Gefühl dabei war etwas ganz anderes und hatte nichts mit Krieg zu tun. Und das ist nur natürlich. Wie nah ein Krieg auch immer ist, er ist nie sehr nah. Selbst wenn er hier ist und ganz da, das ist sehr seltsam, aber es ist wahr. Vielleicht wäre es anders, wenn man ein Junge wäre, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, selbst wenn Männer in einem Krieg sind, tatsächlich in einem Krieg, ist er nicht sehr nah. Er ist da, aber er ist nicht sehr nah. Und so kommt es mir vor, nach allem, was ich hören kann und nach allem, was ich sehen kann. Aber der Bürgerkrieg war ziemlich nah. So nah, wie ein Krieg nur sein kann. Aber wie gesagt, hatte meine Kindheit, meine wirkliche Kindheit, nichts mit Kriegen zu tun. Es ergab sich so, dass es gerade damals keine Kriege gab, keinen einzigen. Am Ende meiner Jugend gab es welche, aber vorher nicht. Vom Säuglingsalter bis zum Burenkrieg gab es keinen Krieg. Überhaupt keinen Krieg. So war meine Kindheit und meine Jugend ohne irgendeinen Krieg, außer in mir selbst. Ich ging in den Mondschein hinaus. Und es war so schön und nicht kalt, obwohl Januar und im Gebirge. Und ich machte einen Spaziergang und ich traf auf dem Weg einen jungen Gendarmen, der nach der Demobilisierung der französischen Armee zur Gendarmerie gegangen war. Er war nicht aus dem Dorf, das heißt, er hatte ein Mädchen aus dem Dorf geheiratet, als er in Belay in Garnison gewesen war. Und sie hatten eine einfache Hochzeit gehabt und hatten sich selbst Champagner und Würste mitgebracht. Und jetzt hatten sie ein Baby. Und ich sagte, wie geht es? Und er sagte, ich bin gerade zur persönlichen Wache vom Marschall ernannt worden. Marschall Pétain. Nun, sagte ich, das ist eine große Beförderung. Ja, sagte er, ich weiß nicht warum. Nun, sagte ich, Sie sind eben gebildeter als Ihre Kameraden. Nein, sagte er, nur Volksschule, wie alle anderen auch. Und jetzt, sagte er, gehe er nach Vichy und Sie machen mir gerade eine Uniform und ich begleite ihn überall hin auf meinem Motorrad. Sie wissen, wie man sowas fährt, sagte ich. Oh ja, sagte er, ich bin im Krieg damit gefahren. Ich war bei der Kavallerie. Oh, sagte ich. Sie waren also nicht die ganze Zeit bei der Gebirgstruppe. Nein, sagte er, nachdem ich entkommen war, ich war ein Gefangener, dachte ich, ein Wechsel würde mir gut tun. Und, sagte er, jetzt bin ich die persönliche Wache vom Marschall und bin der Regierung fest zugeteilt und wenn er stirbt, werde ich, wer immer sein Nachfolger ist, ob er ein Diktator ist oder etwas anderes, die persönliche Wache der Regierung sein. Er war erst 22 und ich wünschte ihm viel Glück und sagte, vielleicht treffen wir uns mal in Paris. Und er sagte, wenn die Regierung dorthin geht, gehe ich auch. Aber ich hoffe, es wird dann frei sein. Und ich sagte, ich sei ganz zuversichtlich. Und er sagte, das war ich auch immer. Und er sagte, er würde mir noch auf Wiedersehen sagen, bevor er fortginge. Und ich sagte, gewiss. Und ich ging weiter spazieren mit meinem weißen Hund im Mondschein. Wie gesagt, ich weiß also, wie man ist, in jeder, in allen Altersstufen. Jetzt, da Krieg ist, und deshalb ist sich zurückerinnern, nicht nur erinnern, sondern könnte sein, sein. Es ist seltsam mit Kriegen. Sie sollten anders sein, aber sie sind es nicht. Auf eine Weise ist es das, was an Frankreich hübsch ist. In einem Krieg brachten sie die Deutschen außer Fassung durch unabänderlichen, stetigen und geduldigen und tapferen Widerstand, 4 Jahre lang. Im nächsten Krieg brachten sie sie genauso sehr außer Fassung, indem sie überhaupt keinen Widerstand leisteten und in 6 Wochen völlig untergingen. Ja, das ist es, was sie elastisch genug macht, um Stile zu kreieren. Ich war also 5 Jahre alt, als wir nach Amerika zurückkehrten und hatte schon Österreicher, Deutsche und französische Franzosen kennengelernt und jetzt amerikanische Engländer. Eine schöne Welt, wenn genug von ihr da ist. Und mehr oder weniger gibt es das immer. Zurück nach Amerika und Baltimore, woher die Familie meiner Mutter stammte. Ich weiß nicht warum, aber man ist immer stolz auf die Orte, aus denen die eigenen Leute stammen. Man mag sie nie sehen oder sie vielleicht nie wiedersehen. Tatsächlich sah ich sie wieder, aber nichtsdestoweniger. Von hier stammt die eigene Mutter und ich nehme an, das ist von größerer Bedeutung, als wo man selbst geboren ist, vor allem wenn man nie mehr da gewesen ist, wo man geboren ist, das heißt, wo ich geboren bin, in Allegheny, Pennsylvania. Alles kann ein Traum sein und im Krieg ist es mehr ein Traum als sonst irgendwo. Gerade jetzt haben sie 40.000 Menschen aus ihren Wohnungen in Marseille weggeschickt. Es ist so wirklich für mich, dass es ein Traum ist. Nicht, dass ich einen von ihnen kenne. Wenn das so wäre, wäre es kein Traum. Aber wir waren so oft in Marseille während des letzten Krieges und das macht es zu einem Traum. Und in San Francisco an der Meeresküste, als ich ein Kind war, kamen die Frauen der Stadt alle aus Marseille. Und als ich sie in Avignon und Arles am Flussufer sah und in Marseille, da schienen sie alle die gleichen Umschlagtücher zu tragen. Die Art Morgenrock, die sie in San Francisco, nicht weit von Chinatown, tragen. Und das sahen wir immer, wenn wir mit unseren Eltern nach San Francisco gingen. Das also ist der Krieg. Die Einwohner in der Geografie. Und jetzt, im Juni 1943, ist es bedrückend. Es geschehen so viele traurige Dinge, so viele im Gefängnis, so viele gehen weg. Der Sohn unseres Zahnarztes, und er war erst 18, und er hätte seine Aufnahmeprüfung für die Universität machen sollen. Und er nahm mit anderen in einem Lastwagen Schuhe und Kleider und Waffen mit, um sie den jungen Männern zu geben, die sich in die Berge geschlagen hatten, damit man sie nicht wegschicken konnte. Und was geschah mit ihm und mit ihnen? Und all das lässt einen mehr und mehr an die Seltsamkeit und die Unwirklichkeit jener Burschen aus dem Mittelwesten denken, die man einfach Lanzer nannte, als sie in San Francisco waren und die dann auf die Philippinen gingen. Ich sah sie nicht, als sie auf den Philippinen ankamen und auch nicht, als sie wieder zurückkehrten. Daher weiß ich nicht wirklich, was mit ihnen geschah. Damals interessierten wir uns alle für den Realismus in der Literatur. Und das ging ungefähr so weiter bis 1938, als alles vorüber war. Das war das Ende des 19. Jahrhunderts. Und der Realismus war das Letzte, was das 19. Jahrhundert ganz und gar zu Ende führte. Heute waren wir in Aix-les-Bains, Ende Juni 1943. Wenn du das siehst, erinnere dich und denk an mich. Und eigentlich war es anders, aber in gewisser Weise waren es eigentlich die jungen Lanzer aus dem Mittelwesten in San Francisco. Wir waren am Bahnhof, es war der 1. Juli, und es gab viele Züge und viele Leute. Auf einem Gleis, wo unser Zug hätte sein sollen, war er nicht. Und dann kam ein Zug daher. Alle Züge fahren jetzt sehr langsam, die Lokomotivführer sind verbraucht, die Gleise sind verbraucht und die Kohle ist schlecht. Und so fahren sie, obwohl eine ziemliche Anzahl von Zügen fährt im Schritttempo. Auf diesem Zug, der daher kam und weiter fuhr und nicht anhielt, waren Tanks und Lastwagen, die nicht sehr stark aussahen, da sie nicht gepanzert waren. Und auf ihnen sitzend und in den offenen Wagen sitzend, untergebracht auf Lastwagen und überall sitzend, waren Deutsche. Völlig nackt bis auf eine kleine Hose, nichts auf dem Kopf und saßen da. Und der Zug fuhr langsam vorbei und alle Franzosen waren wie in einem Theater, das sie nicht interessierte. Und der Zug fuhr langsam vorbei und dann kam unser Zug an und ich stieg ein mit meinem weißen Hund Basket. Und die Franzosen hatten ihre Freude an ihm. Basket war der richtige Zirkus. Er war Theater, das sie interessant fanden. Und sie waren interessiert und sagten es auch und niemand hätte den überfüllten Zug mit den Deutschen beachtet. Außer 4 jungen Franzosen vom Camp de Jeunesse. Und sie lachten wie alle jungen Burschen in diesem Alter, was mich an die Lanzer in San Francisco erinnerte, mitten in der Bevölkerung von San Francisco. Wer? Diese Deutschen. Es ist seltsam. Seltsam im Sinne von merkwürdig und eigenartig und unwirklich. Die Tatsache, dass es so viele Gefangene gibt. Gefangene. Gefangene überall. Und jetzt ist Berard, bei dem wir manchmal gegessen haben, wegen Schwarzhandel im Gefängnis. Und ein Elsässer und seine Frau und sein Sohn, wegen des jüngeren Sohnes, der zum Begräbnis seiner Verlobten ging und auf dem Weg verhaftet wurde und entfloh. Und sie waren im Gefängnis und jetzt sind sie entlassen und erst in Sicherheit. Aber wo? Irgendwo. Und ganze Länder im Gefängnis. Und jetzt haben wir das Gefühl, dass die, die alle ins Gefängnis gesteckt haben, jetzt selbst im Gefängnis sind. Sie fühlen sich im Gefängnis, sie fühlen sich gefangen. Franzosen wie Neuengländer lieben Begräbnisse. Es ist eine friedvolle Beschäftigung, nett und ruhig und sicher. Ach, sagen die Franzosen, vor alledem waren wir so glücklich. Aber wir haben unser Glück nicht geschätzt. Realismus. Es ist merkwürdig mit Dingen, die real sind. Etwas geschah vor ein paar Monaten, im Februar 1943. Wir waren alle diese Kriegsjahre in Bologna gewesen und jetzt war unser Mietvertrag abgelaufen und unser Hauswirt und seine Frau wollten ihr Haus zurückhaben. Nicht, dass sie es gerade jetzt brauchten, aber sie wollten es zurückhaben. Und so hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Anwalt und einen Prozess. Und wir verloren, aber nichtsdestoweniger gaben sie es uns länger. Und die Behörden sagten, solange sie nicht zustimmten, dass man uns heraussetzt, können die anderen trotz des Gesetzes nichts dagegen tun. Und dann änderte sich die Lage. Die französische Armee wurde aufgelöst und unser Hauswirt, der Hauptmann war, hatte mehr Grund, sein Haus wieder zurückzuverlangen und so bot uns schließlich jemand das Haus in Culot an. Und es ist, obwohl modern, ganz wunderbar. Aber nachdem man so lange in einem alten Haus gewohnt hat, hat ein neues Haus manches Angenehme für sich. Fenster, die schließen und Licht und Luft. Nun, jedenfalls sagten wir dem Anwalt, es sei in Ordnung und der neue Prozess, den wir gerade anstrengen wollten, ging nicht weiter. Und wir hatten alles für den Umzug gerichtet. Darunter unseren elektrischen Boiler und unsere Badewanne und unseren elektrischen Küchenherd und unseren Kühlschrank. Und wir hatten alle Vorbereitungen getroffen und unsere alten Hauswirte waren schließlich entschlossen, sich nett zu benehmen und ich ging hinunter, um jedem in Belay auf Wiedersehen zu sagen und vor allem meinem Anwalt. Es hatte mich immer so beeindruckt, dass alle Engländer, die ich kannte, immer zu ihrem Anwalt gingen. Selbst wenn sie kein Einkommen haben und nichts verdienen, haben sie immer einen Anwalt. Und nun hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Anwalt und ich ging also hinunter, um mich von meinem Anwalt zu verabschieden. Wir hatten kürzlich eine Anzahl schwieriger Augenblicke. Amerika war in den Krieg eingetreten. Unser Konsul und Vizekonsul in Lyon, mit dem wir uns sehr angefreundet hatten, weil sie ein Sommerhaus direkt neben uns gemietet hatten und eine weiße Ziege mit Namen Geneviève hielten. Und dort fanden wir zum ersten Mal heraus, dass es Ziegenmilch gab, die nicht nach Ziege schmeckte. Sie waren zuerst in Lourdes interniert gewesen und dann nach Deutschland verschickt worden. Und jetzt ging ich nach Belay, um mich zu verabschieden, da wir fortzogen. Mein Anwalt sagte, dass alles geregelt sei und wir dankten uns gegenseitig und sagten, was für ein Vergnügen alles gewesen sei. Und dann sagte er, und jetzt muss ich Ihnen etwas ziemlich Ernstes mitteilen. Ich war gestern in Vichy und ich traf Maurice Sivin. Sivin war Sous-Préfet in Belay gewesen und war höchst freundlich und hilfsbereit bei der Erweiterung unserer Privilegien und in der Besitznahme unseres Hauses gewesen. Und Maurice Sivin sagte zu mir, sagen Sie diesen Damen, dass sie sofort in die Schweiz abreisen müssen. Wenn möglich morgen. Andernfalls werden sie in ein Konzentrationslager gesteckt. Aber, sagte ich, wir ziehen gerade um. Ich weiß, sagte er. Ich fühlte mich sehr unbehaglich. Ganz und gar unbehaglich. Aber wie können wir reisen, wo doch die Grenze geschlossen ist, sagte ich. Das, sagte er, könnte arrangiert werden. Ich glaube, das könnte arrangiert werden. Sie meinen durch Bestechung, sagte ich. Ja, sagte er, das könnte arrangiert werden. Ich fühlte mich sehr unbehaglich. Ich sagte, ich glaube, ich gehe nach Hause. Und würden Sie Madame de Guy telefonisch ausrichten, dass sie mich aufsuchen möchte? Er sagte, soll ich mit Ihnen nach Hause gehen? Ich fühlte mich wirklich sehr unbehaglich und ich sagte nein. Ich werde nach Hause gehen und Madame de Guy wird zu Ihnen hinunterkommen und alles arrangieren. Und ich ging nach Hause. Ich kam herein, ich fühlte mich ein bisschen weniger unbehaglich, aber ich fühlte mich noch immer unbehaglich. Und Alice Toklas und Madame de Guy waren da und ich sagte, wir ziehen morgen nicht um, wir gehen in die Schweiz. Und sie verstanden das nicht und ich erklärte es und dann verstanden sie. Und Madame de Guy ging weg, um den Anwalt zu sehen und alles zu arrangieren und Alice Toklas und ich setzten uns zum Abendessen hin. Wir fühlten uns beide unbehaglich. Und dann sagte ich, nein. Ich gehe nicht, wir gehen nicht. Es ist besser, legal zu gehen, wohin auch immer man uns schickt, als illegal irgendwohin zu gehen, wo niemand uns helfen kann, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Nein, sagte ich. Sie versuchen uns immer so weit zu bringen, dass wir Frankreich verlassen. Aber hier sind wir und hier bleiben wir. Was meinst du, sagte ich, und wir dachten nach. Und ich sagte, wir wollen hinunter nach Belay gehen und den Anwalt aufsuchen und nein sagen. Wir gingen nach Belay hinunter, es war Nacht, es war dunkel, aber ich gehe immer nachts spazieren, mir gefällt das. Und ich nahm Alice Toklas am Arm, weil sie nicht die Gewohnheit hat, nachts spazieren zu gehen. Und wir kamen nach Belay und stiegen die komischen Stufen zum Anwalt hinauf. Und ich sagte, ich habe beschlossen, nicht zu gehen. Madame de Guy war noch da und sie sagte, das sei zu verstehen. Und der Anwalt sagte, vielleicht sollten wir doch lieber gehen. Und dann sagte er, er habe ein Haus oben in den Bergen und dort wüsste niemand Bescheid. Und ich sagte, schön, vielleicht später, aber jetzt, sagte ich, morgen ziehen wir um nach Culot in unser großes, behagliches neues Haus mit zwei guten Dienstboten und einem hübschen großen Park mit Bäumen. Und wir gingen alle nach Hause und am nächsten Tag zogen wir um. Es dauerte einige Wochen, bis wir damit fertig wurden, aber endlich wurden wir fertig. Jeder kann eine Frage stellen und jeder kann eine Frage beantworten. Und im Krieg stellt man mehr Fragen denn je. Vor allem in einem Krieg wie diesem von 1943. Wer, sagte Christine, 6 Jahre alt, zu ihrer Mutter, wer sind die Italiener? Was eine verständliche Frage war, da die Italiener die Besatzung waren. Natürlich die Deutschen, sagte ihre Mutter. Und wer sind die Freunde der Deutschen? Natürlich die Italiener, sagte die Mutter. Und wer sind die Freunde der Engländer, sagte Christine. Natürlich die Amerikaner, sagte die Mutter. Und ist Stalin ein Freund der Deutschen, sagte Christine. Nein, der Engländer, sagte ihre Mutter. Und wer sind die Freunde der Franzosen, sagte Christine. Natürlich niemand, sagte die Mutter. So ist es, wenn man Fragen stellt und es eine Antwort gibt. Nichtsdestoweniger weniger erhellend, aber jeder kann Fragen stellen im Jahre 1943 im Juli. Nichtsdestoweniger gibt es mehr Beamte denn je, mehr Polizei, mehr Verordnungen, mehr Umgehung des Gesetzes, mehr Gefangene, mehr Kommen und Gehen und jeder muss früher oder später eine große Anzahl Beamte kennen, eine sehr große Anzahl. Und gewiss, ganz gewiss stellen oder beantworten sie keine Fragen und wenn sie es tun, haben sie nicht die Absicht, es zu tun. Sie stellen sie, weil man ihnen befiehlt, es zu tun. Wir haben eine Bekannte. Sie war von den Deutschen verhaftet worden, weil es einen Grund gab. Gewöhnlich gibt es einen Grund, man könnte sagen, man findet immer einen Grund. Und sie stellten Fragen. Und sie beantwortete alle, indem sie sagte, dass sie die Antwort auf die Fragen nicht wisse. Niemand weiß, ob sie die Antwort auf die Fragen, die sie ihr stellten, weiß. Und die ganze Zeit über war überall um sie herum ein Entsichern und Sichern von Revolvern und Polizeihunde, die kamen und gingen und sich hinlegten und aufstanden und plötzlich lachte sie, ganz vergnügt. Und der Mann, der ihr Fragen stellte, sagte, lachen Sie nicht über mich und sie sagte, ich lache vergnügt. Das heißt, ich lache über die Absurdität, dass ich hier bin, nicht fähig, die Fragen, die sie mir stellen, zu beantworten. Und so war sie 2 Monate lang im Gefängnis und dann riefen sie sie noch einmal, um Fragen zu stellen. Und da sie die Antworten ebenso wenig wusste wie vorher, sagte der Mann, der sie fragte, jetzt können Sie gehen. Und sie sagte, wohin? Und er sagte, wohin Sie wollen. Und sie sagte, meinen Sie damit, dass ich frei bin? Und er sagte, ja, Sie sind frei. Und sie sagte, aber ich habe kein Geld mehr. Ich habe alles im Gefängnis aufgebraucht und ich habe nichts mehr für das Fahrgeld. Und meine Freunde wohnen ziemlich weit weg. Können Sie mir 20 Sous für das Fahrgeld geben? Und er sagte, ja, das könne er. Und sie sagte, tun Sie es. Und er gab sie ihr und sie ging fort und sie war frei. Das Interessanteste an Regierungsbeamten ist, dass sie glauben, was sie glauben sollen. Sie glauben wirklich, was sie glauben sollen. Sie glauben wirklich, was sie glauben sollen. Was sehr viel mit Krieg zu tun hat und mit dem, was Kriege sind. Wirklich. Ich fragte einmal jemanden, der es wissen musste, warum Beamte in der Armee in jedem Zweig der öffentlichen Verwaltung anscheinend nicht die Acht von Urteil haben über das, was vor sich geht. Wie es der Mann von der Straße, jeder Mann oder jede Frau hat. Oh, antwortete er, der Grund ist einfach. Sie sind Spezialisten. Und für einen Spezialisten ist seine Spezialität immer das Ganze. Und wenn seine Spezialität gut funktioniert, und das tut sie im Allgemeinen, dann muss alles gelingen. In der deutschen Armee nennen sie diese Spezialisten Bienen, weil man annimmt, dass sie in ihren Zellen Honig machen. Nicht Geld, oh nein, Honigseim. Und das ist es also, was zum Krieg führt. Und dann zum Scheitern des Krieges führt. Ich habe zwischen 1939 und 1943 so oft gesagt, ich kann nicht verstehen, warum die Leute so wenig gesunden Menschenverstand haben. Warum sie nicht verstehen können, dass sie gewinnen werden, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt zu gewinnen. Warum sie sich nicht erinnern können, 2 und 2 macht 4. Immer. Und mehr nie und nimmer. Und jetzt weiß es jeder außer den Beamten. Sie glauben immer noch, was man von ihnen zu glauben erwartet. Niemand sonst glaubt es, nicht einmal alle ihre Familien glauben es. Aber glaubt es oder glaubt es nicht, sie glauben es noch immer. Glauben, was man von ihnen zu glauben erwartet. Und deshalb wird es, weil sie glauben, was man von ihnen zu glauben erwartet, natürlich möglich, dass das Land denkt, sie können einen Krieg gewinnen, den sie unmöglich gewinnen können. Und deshalb gehen sie in den Krieg. Und das alles, weil die Beamten wirklich glauben, was man von ihnen zu glauben erwartet. Sie glauben es wirklich. Selbstverständlich ist das den meisten Leuten in Friedenszeiten nicht klar, weil die Beamten, die so sind, praktisch nie mit ihnen in Kontakt kommen. Und da niemand glaubt, was man von ihm zu glauben erwartet. Wirklich, man könnte sagen, niemand glaubt das. Das heißt, im täglichen Leben glaubt, was man von ihm zu glauben erwartet. Weil sie zu beschäftigt sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Als dass sie noch Zeit hätten zu glauben, was man von ihnen zu glauben erwartet. Aber weil Beamte es nicht nötig haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Weil bei ihnen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft gesichert sind. Und praktisch unveränderlich können sie alle Zeit und Kraft darauf verwenden, um zu glauben, was man von ihnen zu glauben erwartet. Und die Folge davon ist Krieg. Die Kriege, die sie sicher verlieren werden. Ich nehme an, sogar die Kriege, die sie sicher gewinnen werden. Nun ja. Im Bürgerkrieg war Lee solch ein typischer Beamter, der glaubt, was zu glauben man von ihm erwartet. Und damals, als mein Bruder, der nicht dazu gehörte, mit ihnen nach Kalifornien kam und nichts weiter zu tun hatte, als einen Bart zu tragen, um alt genug auszusehen, begann ich verschwommen zu verstehen, dass Beamte nichts mit dem Beruf Leben zu tun haben, weil sie glauben, was zu glauben man von ihnen erwartet. Daraus entsteht eine gewisse Sorte Geistlicher und Schullehrer, ebenso wie Militär- und Staatsangestellte. Oh, du meine Güte, und morgen werden wir mehr zu essen haben. Darüber machen wir uns immer Sorgen. Aber bis jetzt war es immer so. Obwohl die Regierungsbeamten glauben, was zu glauben man von ihnen erwartet. Das ist die Geschichte, die sie alle im vergangenen Herbst erzählten. Sie sprachen darüber, Leute in einer Position, die es wissen mussten, und einer sagte, es wird bald vorbei sein. Und sie alle sagten eifrig, wieso wissen Sie das? Und er sagte leichthin, meine Frau hat es satt. Ja, jedermann hatte es satt. Jedermanns Frau und jedermanns Mann und jedermanns Mutter. und jedermanns Vater und jedermanns Tochter und jedermanns Sohn. Sie alle hatten es satt. 1918 dachten nicht alle so. Es war sehr viel Krieg gewesen, aber nicht jeder war ganz einfach natürlich und desinteressiert müde geworden. Sie alle hatten es satt. Das ist alles. Das zeigt den ganzen Unterschied zwischen dem Krieg 1914 bis 1918 und diesem Krieg. Beides Weltkriege. Aber der eine beendete das 19. Jahrhundert nicht. Er versuchte es, doch es gelang ihm nicht. Aber diesem gelang es und gelingt es. Er beendet das 19. Jahrhundert, macht es tot, tot, tot. Jetzt ist außer Deutschland wirklich nichts übrig geblieben vom 19. Jahrhundert. Und wenn das eliminiert ist, ist das 19. Jahrhundert vorbei. Und das 20. Jahrhundert ist stabilisiert. Ich gehöre zu der Generation, die, geboren im 19. Jahrhundert, den ganzen frühen Teil des Lebens damit verbrachte, ihm zu entkommen. Und den Rest damit 20. Jahrhundert zu sein. Ja, natürlich. Nach dem Waffenstillstand 40 war ich überrascht. Ich kann immer überrascht sein, aber ich war ausgesprochen überrascht. So viele waren nicht sicher, ob sie nicht den Sieg der Deutschen herbeiwünschten. Und ich sagte, wieso? Ich verstehe nicht, wie kann irgendein Franzose so fühlen? Wieso? Ich sagte, wieso? Und ich sagte es ziemlich heftig und ziemlich oft. Der Mann auf der Bank erklärte etwas. Er sagte, es gibt sehr viele verschiedene Standpunkte und ein einzelner Mann kann sehr viele davon haben. Ist es schlimmer, sich zu fürchten, als sich zu langweilen? Das ist die Frage. Irgendeiner, so sagte der Mann auf der Bank, könnte wollen, dass die Engländer gewinnen, weil er als Geschäftsmann möchte, dass die Geschäfte gehen. Siegen aber die Deutschen, dann gehen die Geschäfte nicht. Nicht für ihn. Andererseits hat er einen Sohn, der Gefangener ist, seinen einzigen Sohn, und er wünscht den Sieg der Deutschen, weil sein Sohn dann heimkommen kann, und der Sieg der Engländer bedeutet einen langen Krieg, und sein Sohn könnte vor seiner Heimkehr sterben, denn damals war Deutschland mit Russland verbündet. Und könnte das nicht Kommunismus bedeuten? Und also wünscht er doch den Sieg der Engländer. Und dann gibt es noch einen anderen Standpunkt. Die Franzosen sprechen gern über Disziplin. Sie denken immer, ihr Land sei sehr unordentlich. Aber tatsächlich sind sie so traditionell und sie bauen so leidenschaftlich gern Gemüse an, dass sie wirklich nur ordentlich sein können und niemals etwas anderes. Aber sie denken gerne, es gäbe keine Ordnung und es sollte eine geben. Das ist Pétains Standpunkt. Das war der Standpunkt eines verrückten Mannes am Ende des letzten Krieges im Jahre 1918. Der eines Tages anfing, von jedem zu verlangen, ihm seine Papiere am Bahnhof zu zeigen. Und jeder tat es. Natürlich tut man das, wenn es so herrisch verlangt wird. Und am Ende war eine große Menge da, die darauf wartete, ihm ihre Papiere zu zeigen, militärische und andere. Und ein Polizist kam herbei und sagte, als er die Menge sah, was soll das? Und alle sagten, er will, dass wir ihm unsere Papiere zeigen. Und als man den Mann zur Polizeiwache gebracht und gefragt hatte, warum er das getan habe, antwortete er, weil ich ein bisschen Ordnung in mein Land bringen will. Ein andermal pflanzte jeder Kartoffeln und jeder spritzte so viel Desinfektionsmittel darauf, wie er nur konnte. Und sie waren eifrig dabei. Und eines Tages ging ich auf einer kleinen Straße spazieren und es kam ein netter, älterer, pensionierter Beamter daher. Und er hatte eine Spritze in der Hand. Und ich sagte freundlich, und Sie spritzen wohl Ihre Kartoffeln? Und er sagte, ja. Aber es wäre nützlicher, wenn jeder es täte. Aber sagte ich, alle tun es so viel wie möglich. Nicht so viel, antwortete er, wie Sie tun würden, wenn es mehr Ordnung im Land gäbe. Das, sagte er, ist es, worunter wir Franzosen leiden, an einem Mangel an Ordnung. Ich war höflich, aber ich hätte gern gesagt zum Teufel. Ihr alle fühlt euch wie im Gefängnis, weil man euch immer kommandiert. Und es ist komisch. Wenn irgendeiner allein ist, will er Gesellschaft. Und wenn er Gesellschaft hat, will er allein sein. Menschen sind so, begrenzt und grenzenlos. Wenn sie Frieden haben, wollen sie Krieg. Und wenn sie Krieg haben, wollen sie Frieden. Nun ja. Dann ändern sich die Dinge allmählich. Die Russen wurden Deutschlands Feinde und jeder Franzose hatte mehr eigene Standpunkte denn je. Die Mittelklasse war einmal mehr geteilter Meinung. Gewinnen die Russen, gibt es dann Kommunismus. Gewinnen die Deutschen, gibt es dann Elend und Unterdrückung. Gewinnen die Engländer, verlieren sie dann alle ihre Kolonien. Verlieren wir unser Land oder unseren Geldbeutel, sagten die Lyoner. Was wird uns weniger ausmachen? Sie begann sogar Witze darüber zu machen, obwohl es sehr wirklich war. Noch sehr wirklich ist. Die erstaunlichsten Leute, erstaunlich für mich, weil sie so fühlen konnten, sagten, sie würden, wenn sie jünger wären, losziehen und gegen die Russen kämpfen. Und, sagte ich, gemeinsam mit den Deutschen? Eigentlich nicht. Und gegen die Engländer? Eigentlich nicht. Nun, was dann? Sagte ich. Und sie sagten, ja, was? Und die Unterhaltung war zu Ende. Unterhaltungen in jenen Tagen, den Tagen nach dem Waffenstillstand, gingen sehr merkwürdige Bahnen. Und dann war da Pétain. So viele Meinungen über ihn, sehr, sehr viele. Ich hatte sehr viele, ich war fast französisch, weil ich so viele über ihn hatte. Folgendes ging in mir vor. Als die Bauern hörten, dass die Russen in den Krieg gegen die Deutschen eingetreten waren, hatten sie nur eine Meinung. Sie alle waren trunken vor Freude. Ganz einfach trunken vor Freude. Und später, als die Deutschen nicht bis Moskau kamen, sagten sie, immerhin hat die französische Armee unter Napoleon Moskau eingenommen. Sie konnten es natürlich nicht halten, aber sie sind hingekommen. Sie waren zu Fuß. Zu Fuß, verstehen Sie? Und zu Fuß sind sie hingekommen und die anderen mit all ihren Automobilen, die können nicht hinkommen. Wir kamen hin, sagten sie. Wir waren zu Fuß, aber wir kamen hin. Die Franzosen machten die ganze Zeit über Witze, sehr komische Witze noch immer. Aber da gab es diesen hübschen über Napoleon. Sie sagten, das war 1941, sie sagten, dass Hitler, als er in Paris war, Napoleon in seinem Grab besuchen wollte. Und Napoleon kam widerstrebend aus seinem Grab heraus, um mit ihm zu sprechen. Hitler sagte, ich bin ein großer Eroberer. Vielleicht ein nicht ganz so großer Eroberer, wie Sie es waren. Dies sagte er höflich, aber doch fast ein ebenso großer Eroberer. Auch ich habe ganz Europa erobert. Und England, sagte Napoleon. Noch nicht, sagte Hitler. Napoleon seufzte, ich auch nicht. Und Russland, sagte Napoleon. Noch nicht, sagte der andere. Ich auch nicht, sagte Napoleon. Gehen Sie fort, sagte Napoleon und ging zurück in sein Grab und schloss sich ein. Es war ziemlich gut für die Pariser, dass sie diese Geschichte im Winter 40/41 erfanden. Recht gut. Sie erzählen so viele komische Geschichten und die Pariser sind komisch. Das eben ärgert die Deutschen so. Die Witze sind nie, wie sie es erwarten. Nein, niemals. Aber um von Pétain zu sprechen und all dem, was ich von ihm halten konnte. Marschall Pétain war der Held von Verdun im Krieg 1914 bis 1918, was jeder weiß. Aber viele wissen nicht, dass er es war, der die französische Armee vor der Meuterei bewahrte. Hier ist die Geschichte. Die französische Armee von 17 war fast am Ende. Sie hatten mehr als genug gehabt. Und es gefiel ihnen nicht, was nun mit ihnen geschah. Zu viele Oberbefehlshaber in rascher Folge. Und sie hatten es satt, wie man sie behandelte. Und als Pétain das Kommando bekam, sagte er, dass er und sie eine Veränderung brauchten. Er sagte, alle Offiziere sollten ihren Leuten, ehe sie ihnen befahlen, etwas zu tun, erst erklären, was sie von ihnen verlangten und warum. Er sorgte dafür, dass jeder regulären Urlaub bekam, alle 4 Monate 10 Tage, eine Woche, in der sie zu ihrer gewohnten Arbeit zurückkehren sollten, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen und noch ein paar Tage, um mit all ihren Verwandten zu essen, wie es in Frankreich üblich ist. Und so würden sie, aufgemuntert durch ein reguläres Leben, mit neuen Kräften an die Front zurückkehren. Und das taten sie. Und die Meuterei war vorüber. Und dann, nachdem er seinen Abschied genommen hatte, machte er sich Gedanken und schrieb sehr viel darüber, wie schlapp Frankreich wurde und dass es den nächsten Krieg nicht gewinnen könne, weil es weder genug Männer noch genug Material noch genug Verbündete gab. Und machte sich Gedanken und schrieb sehr viel über ein neues politisches System, das aus einer Regierung von Spezialisten und ausgesuchten Männern bestehen sollte. Eine Art heldenhaften Rotariertums in allen Lebensbereichen. Ich hörte Bernard Fay oft darüber sprechen und damit in Zusammenhang stand das Verlangen, wieder einen König zu haben. Man fand, dass Könige gut zu Frankreich passten. Die meisten Franzosen ziehen eine Republik vor, aber darüber soll jeder denken, wie er will. Und Frankreich ist so traditionell und es liebt Neuheiten so sehr. Und ein König wäre beides, eine Neuheit und eine Tradition. Das wäre es. Danach war Pétain Gesandter in Spanien und er hoffte, Franco würde das tun, was seiner Ansicht nach getan werden musste. Aber tat er es? Tut er es denn? Und da war Portugal. Und auch sie taten vielleicht dasselbe. All dies regte Pétain sehr auf. Und dann kam der Krieg der 1939er bis 43er Krieg. Und natürlich hatte der schon begonnen. Pétain war nicht sehr froh darüber. Er sagte immer und immer wieder, ohne genügende Rüstung, ohne eine genügend gut organisierte Armee und ohne genügend Verbündete sei Frankreich dazu verurteilt, besiegt zu werden. Er war 1870 ein junger Offizier gewesen, als die Franzosen besiegt worden waren. Er hatte es erlebt, wie sie 1914, 18 siegreich waren und jetzt sollte er sie wieder besiegt sehen. Und sie wurden besiegt. Er hatte zweifellos recht, sie wurden besiegt. Vor 1914 war Pétain Oberst gewesen und hörte einmal in einem Offizierscasino den jungen Offizieren zu, wie sie über den Krieg schwatzten, auf den Krieg tranken, über den Krieg lachten. Und dann in ein Schweigen hinein Oberst Pétain sagen hörten, glauben Sie denn, dass Krieg immer lustig ist? Toujours drôle? Nun, jedenfalls gab es einen Waffenstillstand. Pétain schloss ihn und wir waren alle froh in einer Hinsicht und unendlich traurig in anderer Hinsicht. Und wir hatten so viele Meinungen. Mir gefiel die Art nicht, wie er sagte, ich, viele Pétain, das ärgerte mich. Und wir waren im unbesetzten Teil und das war ein Trost. Viele Monate später schrieb mir jemand und sagte, in Amerika sage jeder, es sei kein Unterschied zwischen der besetzten und der unbesetzten Zone. Aber wir, die in der unbesetzten Zone lebten, wir wussten, dass es sehr wohl einen Unterschied gab. Möglich, dass man in der unbesetzten nicht sehr frei war, aber wir waren einigermaßen frei und in der besetzten war man nicht frei. Der Unterschied zwischen relativ frei sein und überhaupt nicht frei sein ist beträchtlich. Eine ganze Menge Leute beklagten die Zweiteilung von Frankreich. Aber es war nicht wirklich zweigeteilt oder nur für eine sehr kurze Zeit. Und dann begann es allmählich wieder zusammenzuwachsen. Andere sagten, es hätte überhaupt keinen Waffenstillstand geben sollen, man hätte nach Afrika gehen sollen und den Kampf fortsetzen. Aber das war Dummheit. Es gab keine Industrie, überhaupt nichts in Afrika, außer etwas Nahrung und einer sehr kleinen Armee. Nein, Pétain hatte recht, in Frankreich zu bleiben. Und er hatte recht, den Waffenstillstand zu schließen und nach verstand ich es. Ich hätte schon immer den Waffenstillstand für richtig gehalten. Erstens war er viel bequemer für uns, die wir hier waren. Und zweitens war er ein wichtiger Faktor für die endgültige Niederlage der Deutschen. Für mich blieb es aber ein Wunder und ich fragte immer jeden, warum haben die Deutschen eingewilligt? Warum? Es wäre so leicht für sie gewesen, das Ganze zu nehmen. Warum haben sie nur die Hälfte genommen? Es wäre leichter für sie gewesen, England von Ägypten aus anzugreifen, als über den Kanal. Warum? Warum haben sie in den Waffenstillstand eingewilligt? Warum? Es war ein Rätsel für mich. Und ich fragte alle, die antworten konnten und deren Antwort mich nicht befriedigte, und jene, die mir nicht antworten konnten und mit denen ich gemeinsam nachdachte, und jene, die sagten, es hätte keinen Waffenstillstand geben sollen, aber die hatten Unrecht, dessen war ich sicher, und schließlich fragte ich einen Offizier aus der Armee, den ich zufällig traf, und er machte mir alles klar. Und dies war seine Antwort. Die deutsche Armee geht immer planmäßig vor. Und sie hatten einen hartnäckigen und ziemlich langwierigen Feldzug in Frankreich geplant und danach einen Angriff auf England. Im letzten Krieg hatte Frankreichs Stärke sie überrascht. Aber Überraschung ist das Entscheidende. Das bringt die Deutschen aus der Fassung. Egal was für eine Überraschung, wenn es nur eine wirkliche Überraschung ist. Und das war eine sehr wirkliche Überraschung. Sie kam so schnell voran, dass ihnen der Atem ausging. Und alles geschah so schnell, dass sie ihre Pläne änderten. England schon dieses Jahr statt nächstes Jahr, wie sie es vorgehabt hatten. Und so konnten sie nicht noch mehr Zeit verlieren. Weshalb sie, als Britannien Waffenstillstand vorschlug, entzückt waren. Weil sie jetzt die Hände frei hatten, um sich wieder England zuzuwenden. Sie kannten Pétain als einen Mann, der Wort hielt. Also machten sie sich keine Sorgen über das, was hinter ihnen lag, sondern sie stürmten los, zurück zum Kanal. Als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass ihr Material in sehr schlechtem Zustand war. Sie waren so rasch vorgerückt, dass sämtliche Pläne, alles instand zu halten, zusammengebrochen waren. Alles war abgenutzt. Es war nicht aus sehr gutem Material, wie ein zurückgekehrter Gefangener bemerkte. Wäre den Franzosen nur Zeit geblieben, sich das deutsche Material anzuschauen, so hätten sie gewusst, dass es einen langen Krieg nicht aushalten konnte. Nun, jedenfalls sahen sie, als sie zum Kanal zurückkamen, dass ihre Kriegsausrüstung der Aufgabe nicht gewachsen war, und deshalb mussten sie warten. Amerika kam England zu Hilfe mit Materialnachschub, und als die Deutschen dann bereit waren, war es zu spät. Zu spät. Und dann kam die Schlacht um London und es war zu spät. Das, meinte Pétain, als er einmal gefragt, wer den Krieg gewinnen werde, die Deutschen oder die Engländer, auf seine eigene Brust deutete und antwortete: ich. Zwischen dem Waffenstillstand und dem Kampf der Russen gegen die Deutschen redeten wir alle und redeten und jagten hinter dem Essen her. Nachdem die Russen begonnen hatten, redeten wir weiter und weiter und suchten weiter nach Essen. Aber es war doch anders. Alle Bauern betranken sich vor Freude an dem Tag, an dem die Deutschen die Russen angriffen. Und danach hatten alle mehr Meinungen denn je zuvor. Wir alle redeten so viel und wir alle erklärten so viel. Und wir alle redeten mit jedem. Gerade heute, Ende Oktober, habe ich mit einem Mann geredet, der auf dem größten Bahnhof in Lyon ist. Und er erzählte mir, alle Arbeiter, die Urlaub aus Deutschland bekommen, gehen nicht zurück. Und sie alle erzählen den Bahnbeamten alles über Deutschland. Sie sagen, vor 3 Monaten hätten die älteren Arbeiter ein wenig traurig gesagt, natürlich hat der Führer immer recht, aber vielleicht, möglicherweise, werden die Ereignisse zu mächtig für ihn. Vielleicht. Und die jüngeren Arbeiter waren noch bis zum Bersten voller Sicherheit und Dickköpfigkeit. Und jetzt, nach 3 Monaten Bombardierung, sagen sie alle, jetzt verstehen wir, jetzt wollen wir Frieden, Frieden um jeden Preis. Wir wollen Frieden am 11. November 1943. Das ist ein Datum. Also, lasst uns ein Datum festsetzen. Und auf diese Weise werden wir Frieden bekommen. Und sie zählen die Tage, als brächte sie jeder vergangene Tag dem Frieden näher. Die Europäer sind fasziniert von der Idee der bedingungslosen Kapitulation. Niemand in Europa hatte je davon gehört. Es gibt immer Bedingungen, es muss Bedingungen geben. Das Leben in Europa ist bedingt. Und die Wörter bedingungslose Kapitulation sind wie etwas Neues, wie Jazz oder Automobile, als sie neu waren. Oder das Radio. Es ist etwas Neues. Und die Europäer haben Neues gern. Es ist eine alte Zivilisation und sie haben Neues gern. Ich erzähle allen gern davon von General Grant, der die Initialen U.S. Grant von Ulysses Simpson Grant hatte und United States Grant oder Unconditional Surrender Grant genannt wurde. Ich erzähle gern davon, aber man hört mir wirklich nicht zu und man interessiert sich nicht dafür. Nicht einmal dafür, dass es amerikanisch ist, diese bedingungslose Kapitulation. Man ist einfach fasziniert und findet es sehr originell. Und die Bedeutung dringt nicht wirklich durch. Es ist eine neue Form von Jazz, bedingungslose Kapitulation. Und wenn die Deutschen sagen, die Japse wollen nicht und sie wollen nicht, heißt es, aber sie werden wollen. Aber selbst dann bedeutet das nichts für sie, weil es nicht wirklich Krieg ist. Krieg ist etwas anderes. Es ist Niederlage und Waffenstillstand und Bedingungen. Bedingungslose Kapitulation hat nichts mit Krieg zu tun, nicht für sie. Es gibt so viele Flüchtlinge. Im Großen und Ganzen könnte man sagen, jeder ist ein Flüchtling, fast jeder. Bestimmt hat jede Großstadt, jede Stadt, jedes Dorf und jeder Flecken seine Flüchtlinge, und zwar viele. Dieses Kühlo hier ist eine kleine Stadt von 2000 Einwohnern und es gibt viele. Elsässer und Lothringer und Polen und Amerikaner, auch einige außer uns, Berufstätige, die irgendwie Amerikaner sind. Und jede Stadt ist so. Und es gibt Franzosen. Ziemlich viele Franzosen und Belgier und was es sonst noch gibt. Und viele Perser, wie uns der Schweizer Konsul erzählte. Und jeder Flüchtling ist sicher, dass er weder das Klima mag, noch die Landschaft, noch die Erde, auf der er gärtnert, noch die Moskitos. Und wenn er es nicht sagt, so sagt es bestimmt seine Frau. Sie sagt es ganz sicher. Man kann nie wissen, wer einem helfen wird. Das ist eine Tatsache. Die Franzosen sind schrecklich vorsichtig mit ihrem Geld. So vorsichtig und so hart. Und doch sind viele von ihnen ganz unerwartet hilfreich. Nicht die, von denen man Hilfe erwartet, aber irgendwelche anderen. Nehmt unseren Fall. Nachdem wir in den Krieg eingetreten waren, wurde es sehr schwierig, außerordentlich schwierig. Und niemand von meinen alten Freunden fragte mich, ob wir irgendwelche Schwierigkeiten hätten. Und es wurde schon ein bisschen schwierig. Natürlich hätten wir, wenn wir das gewollt hätten, etwas vom Konsul bekommen können. Aber mit dem Steigen der Preise, die höher und höher gingen, hätte das nicht geholfen. Und so standen wir da. Und so viel schlimmer als vorher. Und eines Tages sagte ein junger Mann, sein Name ist Paul Jeunet, und wir hatten ihn kennengelernt, weil sie ein Haus in der Nachbarschaft gekauft hatten. Er war Seidenfabrikant aus Lyon und interessierte sich für Literatur. Eines Tages also sagte er zu mir, sind Sie in Geldschwierigkeiten? Ich sagte, noch nicht, ich habe noch eine Reserve, aber sie schrumpft allmählich ziemlich zusammen. Und er sagte, kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, was können Sie schon tun? Nun, sagte er, schreiben Sie einen Scheck in Dollar aus und ich will sehen, was ich tun kann. Und dann, ein wenig später, sagte er, ich habe mich mit der Sache beschäftigt und ich denke, es könnte Sie vielleicht in Schwierigkeiten bringen und ich meine, Sie sollten es lieber nicht tun. Ich hätte es tun können, aber ich wollte es lieber nicht. Hier ist Ihr Scheck, zerreißen Sie ihn und lassen Sie mich, Ihr Bankier, sein. Aber sagte ich, ach, sagte er, warum nicht? Wie viel geben Sie im Monat aus? Ich sagte es ihm, er sagte, in Ordnung, ich werde Ihnen das jeden Monat geben. Und ich sagte, was für eine schriftliche Bestätigung soll ich Ihnen geben? Oh, keine, sagte er. Ich glaube, es ist besser keine. Aber, sagte ich, wenn ich sterbe oder sonst was, dann haben Sie ja keinerlei Beweis. Ach, sagte er, wir wollen es riskieren. Und er tat es. Und 6 Monate lang gab er mir jeden Monat, was ich pro Monat zum Leben brauchte. Und nach 6 Monaten verkaufte ich ein Bild, das ich bei mir hatte, ganz im Stillen, an jemanden, der zu mir zu Besuch kam. Und ich dankte Paul Jeunet und gab ihm sein Geld zurück und er sagte, wenn Sie mich je brauchen, sagen Sie es nur. Und so war das. Das Leben ist schon merkwürdig. Es ist schon merkwürdig. Diejenigen, die einem selbstverständlicherweise etwas anbieten sollten, tun es nicht. Und die anderen, die keinen Grund haben, etwas anzubieten, tun es. Man weiß nie, man weiß wirklich nie, woher das Glück kommt. Nicht einmal der erfahrenste Mensch kann es voraussagen. Nie, nie, nie. Es gibt so komische Dinge. Wie kann eine Nation, die sich derart stark fühlt wie die Deutsche, nur Angst haben vor einer Handvoll Leuten wie die Juden? Warum nur? Es scheint komisch, höchst merkwürdig und sehr komisch. Sie müssen Angst haben. Weil, wie Edgar Wallace immer wieder zu sagen liebt, Hass Furcht ist. Aber warum? Was können Sie ihnen denn tun, schließlich und endlich? Was können Sie ihnen denn tun? Alles ist komisch. Gestern war ein komischer Tag. Fremde müssen immer Papiere bei sich haben, wenn sie unterwegs sind. Man erwartet, dass sie mehr oder weniger in ihrem Bezirk bleiben. Niemand, das heißt kein Franzose, nimmt es damit sehr genau. Aber es wird mehr oder weniger erwartet, dass man in seinem Bezirk bleibt. Wir sind ziemlich bevorzugte Fremde und wir können uns frei in unserem Departement bewegen. Aber wenn wir in ein anderes gehen, müssen wir einen speziellen Ausweis haben. Gestern war ein komischer Tag. Wie gesagt, wir sind sehr darum bemüht, unsere Papiere in Ordnung zu halten. So viele Leute gehen mit falschen Papieren herum. Einer unserer Freunde, ein Autobesitzer, kauft sich regelmäßig eins, wenn er irgendwo hinfahren will. Und jedenfalls scheint jeder imstande zu sein, mühelos eins zu bekommen. Aber wir sind nicht so. Wir gehen zur Gendarmerie und wir bekommen unsere Papiere, um hinzugehen, wohin wir gehen wollen. Dabei sind sie sehr nett zu uns und geben uns immer alles, was wir wollen, was sehr nett für uns ist. Gestern also mussten wir nach Chambéry zum Zahnarzt fahren. Und wir machten uns auf und alles war wie sonst. Ich mag Züge jetzt. Ich verstehe vollkommen, warum die Franzosen sich nie etwas aus Automobilen machten, warum sie Züge so viel lieber mögen. Züge sind so sehr viel abenteuerlicher, vor allem jetzt, da niemand wirklich weiß, wann sie fahren oder wohin sie fahren und ob man, wenn man aussteigt, auf dem Bahnhof herauskommen kann, um nach Hause zu gehen. Und dann die dunklen Bahnhöfe und der überfüllte Zug. Es ist alles sehr aufregend. So machten wir uns gestern auf den Weg nach Chambéry. Ich musste einen Topf Marmelade kaufen. Man muss kaufen, was man nicht kaufen will, um das kaufen zu können, was man kaufen will. Das heißt, wenn man nichts zu tauschen hat, und viele von uns haben nichts zu tauschen. Natürlich ist es gut, wenn man Bauer ist, dann hat man viel zu tauschen. Aber wenn man kein Bauer ist, dann hat man nichts zu tauschen. Einmal, als wir während des Winters in Bellingen waren, wollten wir ein paar Eier kaufen. Und niemand wollte uns welche verkaufen, weil sie alle Eier, die ihre Hühner legten, selbst essen wollten, was nur natürlich war. Und Madame Roux sagte, können wir denn nichts für einen Tauschhandel finden? Das heißt, nicht um zu tauschen, sondern um ihnen einen Anreiz zu geben, uns Eier zu verkaufen. Schließlich fanden wir etwas, und das war unser Spülwasser. Madame Roux hatte die Angewohnheit, das Spülwasser einer Nachbarin zu bringen, die ein Schwein mästete. Und da es nur sehr wenig Milch gab, um ein Schwein zu mästen, war Spülwasser eine beträchtliche Hilfe. Das war in den schlimmsten Tagen 41, 42. Im Jahre 43 begann das Leben leichter zu werden. Nun, jedenfalls sagte Alice Toklas zu Madame Roux, nein, wir wollen unser Spülwasser nicht mehr weggeben. Wenn die Nachbarin es haben möchte, muss sie als Gegenleistung einwilligen, uns eine gewisse Anzahl Eier zu verkaufen. Madame Roux ging also zu der Nachbarin und sagte ihr, sie könne das Haushaltsspülwasser haben, aber nur unter der Bedingung, dass wir das Privileg hätten, eine bestimmte Anzahl Eier von ihr zu kaufen. Nun gut, sie wollte das Spülwasser und wir kauften die Eier. Aber ach, zu Weihnachten schlachtete sie das Schwein. Jeder schlachtete sein Schwein zu Weihnachten. Und so brauchte sie unser Spülwasser nicht mehr zum Schweinemästen. Und also war es mit unserem Vorrecht, Eier zu kaufen, vorbei. Wir hatten nicht daran gedacht, den Handel für länger zu vereinbaren. Jetzt, 1943, im Dezember, ist es aber, ich weiß zwar auch nicht genau warum, offenbar aus verschiedenen Gründen, leichter, sich zu versorgen. Erstens besteht, da viele Züge ausfallen, die Tendenz, die ganze produzierte Nahrung dort zu lassen, wo sie herkommt. Und in Frankreich wird riesig viel Nahrung produziert. Und zweitens können die Deutschen, weil die Transportmöglichkeiten so schlecht sind und die Deutschen nicht genügend Benzin und daher keine Lastwagen haben, und weil die Züge ausfallen, können die Deutschen keine Nahrungsmittel aus Frankreich ausführen. Folglich bleiben sie hier. Und außerdem ist es sozusagen Ehrensache für jeden, die Vorräte zu stehlen, die die Regierung zusammengetragen hat. Vermutlich, um sie den Deutschen zu geben. Und all das kommt schließlich auf den schwarzen Markt und deshalb beklagt sich am Ende jeder, der auf dem Land lebt, dass er zu viel Fleisch essen muss, bis zum Überdruss, zu viel Butter, zu viel Weißmehl. Selbstverständlich ist es in den Großstädten ganz anders. Dort hat man natürlich durch die Transportschwierigkeiten Schwierigkeiten, die Ware zu bekommen. Aber selbst in den Großstädten scheint man merkwürdigerweise sehr viel mehr Vorräte zu haben als vorher. Und das kann auch deswegen sein, weil es so aussieht, als ob der Krieg bald vorbei sei und der Friede jeden Augenblick kommen könne. Niemand also mehr hamstern will. Und da es überall riesige Vorratslager gab und da man jetzt nur noch sehr wenig Deutsche in Frankreich zu füttern hat, gibt es eine Menge Nahrungsmittel. Viel mehr denn je seit 1940. Es kommt immer anders, als man denkt. Aber um auf das Zugfahren zurückzukommen, je länger, je lieber reise ich mit dem Zug. Ich verstehe, warum die Franzosen es dem Autofahren vorziehen. Es ist so viel geselliger und heutzutage natürlich viel abenteuerlicher und die Unregelmäßigkeit seiner Regelmäßigkeit ist faszinierend. Wie ich sagte, waren wir im Aufbruch nach Chambéry. Und wir machten uns fertig und kamen zum Bahnhof, viel zu früh, wie es unsere Gewohnheit ist, mit all unseren Papieren in Ordnung, wie es unsere Gewohnheit ist. Als wir am Bahnhof ankamen, war der Zug natürlich nicht da, er ist nie da, und wir hatten eine lange Unterhaltung mit unserem Freund, dem Polizisten, der uns hilft, zurechtzukommen und uns hilft, eine Ziege zu bekommen. Und er half uns auf jede Weise. Sie helfen allen täglich, in jedem Fall, und oft auch wegzugehen. Das tun sie wirklich. Nun, jedenfalls warteten wir auf den Zug und schließlich kam er. Und er sollte nach Chambéry fahren. Aber nicht der Wagen, in dem wir waren. Der sollte nicht nach Chambéry fahren. Und deshalb war die Landschaft plötzlich nicht mehr vertraut. Und natürlich sprach ich mit einer jungen Frau über Paris und Lyon und darüber, dass sie eine Friseuse war und einmal ein Geschäft in Paris haben wollte. Jetzt war sie nur in Lyon und sie hatte eine Freundin. Und wir redeten alle, bis ich plötzlich aufschrie: Das sieht aber nicht aus wie Chambéry. Oh nein, sagten sie, er geht nach Annecy. Oh je, sagten wir, was sollen wir machen? Und wir redeten alle und jeder gab einen Rat und ein deutscher Offizier sah aus, als wollte er mitreden. Aber natürlich beachtete ihn keiner. Keiner tut das je, was sie im Zug ganz schüchtern macht. Und sie meinten, wir sollten bis zur größten Ortschaft fahren. Und wir sagten, nein, wir steigen am ersten Ort aus, der schließlich kaum 10 Kilometer von Aix-les-Bains entfernt ist. Und schlimmstenfalls können wir sogar zu Fuß hingehen. Und wir stiegen aus. Mit Hund und allem. Denn Basket ist natürlich immer bei uns. Und er fährt gerne im Zug. Anfangs nicht, aber jetzt ja. Weil man ihn bewundert und ihn füttert. Franzosen können selbst in diesen zucker- und brotlosen Tagen keinen Hund sehen, ohne ihm Brot und Zucker anzubieten, wenn sie essen. Und in diesen Tagen ist jeder im Zug. Es ist wie in Amerika während der Prohibition. Man weiß nie, wann es wieder eine Gelegenheit gibt. Also isst man, wenn man kann. Was in diesen Dezembertagen kurz vor Weihnachten 1943 fast immer der Fall zu sein scheint. Nun, jedenfalls hielten wir an dem kleinen Bahnhof und wir baten den Stationsvorsteher um Auskunft. Und er sagte, wir hätten Glück. In 2 Stunden gäbe es einen Zug nach Aix. Und dann um 8 Uhr abends gäbe es einen von Aix nach Culot. Und wir müssten Chambéry eben aufgeben und es eben später wieder versuchen. Und das taten wir. Und wir redeten alle so viel, dass er uns nicht nach den Fahrkarten fragte. Und wir redeten so viel, dass wir vergaßen, ihm die Fahrkarten zu geben oder ihn zu bezahlen. Und dann waren wir wieder zurück in Aix-les-Bains. Und da waren so viele Deutsche und es gab Alarm, aber nichts geschah. Und wir gingen zum Zeitvertreib und um warm zu werden, denn es war kalt, zu allen Ladenbesitzern, die wir kannten, wir kennen sehr viele in Aix, und kauften reinseidene Schals und ein paar wollene Strümpfe. Und wir gingen in einen Tea-Room, wo man Schokolade gab und wo merkwürdigerweise ein deutscher Offizier war, der genauso aussah wie Göring, obwohl der natürlich nicht hier sein und auch Schokolade trinken und Brot und Marmelade essen konnte. Aber so war es. Und dann wurde alles geschlossen und wir mussten zum Bahnhof gehen und dort 2 Stunden auf unseren Zug warten. Wir warteten und ich ging hinein und heraus und spazierte hin und her. Und Alice Toklas saß auf der Bank in der Nähe des Fahrkartenschalters, weil der Wartesaal voll von lauter Schlafenden war, weil man möglicherweise den ganzen Tag auf einen Zug warten musste oder möglicherweise die ganze Nacht warten musste, um den Zug verlassen zu können, weil das Signal nicht ertönt. Aber es läutete jede Nacht und immer nachts und sehr oft muss man die ganze Nacht bis zum Morgen warten, ehe man aus dem Haus gehen kann. Es ist genau wie sonst, das Signal zur Sperrstunde. Und in Frankreich bedeutet das Feuer löschen. Und es bedeutet Licht löschen. Und man kann wegen der Sperrstunde die Mitternachtsmesse nicht halten, obwohl Weihnachten ist. Man denkt nicht viel darüber nach, wenn man nicht reist, weil man keinen Grund hat, im Winter auszugehen. Und so bleibt jeder zu Hause. So warteten wir auf unseren Zug. Und ich ging hinein und heraus. Und überall waren ziemlich viele Deutsche und deutsche Krankenschwestern drinnen und draußen. Und der Hund und ich gingen hinein und heraus. Und plötzlich sah ich da in der Nacht und am Kiosk draußen auf einem Regal ein Exemplar von Alice Toklas Autobiografie. Auf Französisch zum Verkauf ausliegen. Und ich war sehr aufgeregt und ging hinein, um Alice Toklas davon zu erzählen. Und der Fahrkartenverkäufer hörte mich. War ein netter junger Bursche und er sagte, ja, in 10 Minuten, auf Englisch. Er dachte, ich erkundigte mich nach der Abfahrtszeit des Zuges, wonach ich bereits gefragt hatte. Und so ging ich zu ihm hin, um mit ihm zu reden. Und er sagte, Und diese Herren, so werden die Deutschen immer genannt, belästigen diese Herren sie etwa? Und ich sagte, nein, wir sind Frauen und über das Alter hinaus, in dem man belästigt wird. Und außerdem sagte ich, bin ich Schriftstellerin. Und daher passen die Franzosen auf mich auf. Und was, wenn ich fragen darf, schreiben Sie? Sagte er. Oh, sagte ich, zufälligerweise steht gerade eines meiner neuen Bücher draußen am Kiosk zum Verkauf. Und das habe ich gerade meiner Freundin erzählt. Und eine junge Fahrkartenverkäuferin sagte, und dürfte ich fragen, wie das Buch heißt? Und ich sagte es ihr. Und ohne zu zögern nahm sie ihre Handtasche, warf sich einen Schal über und ging hinaus zum Kiosk und kam triumphierend damit zurück und sagte, wollen Sie es signieren? Und ich sagte, ja, gern. Und ich fragte sie nach ihrem Namen. Und ich schrieb ihn hinein und wir waren alle sehr erfreut. Und Alice Toklas fand alles sehr komisch, mit all den Deutschen, die hin und her rannten und um uns herum standen. Alles kann in Frankreich geschehen. Und das macht es zu dem, was es ist. Genau das macht es zu dem, was es ist. Der Frühling scheint es unmöglich zu finden zu kommen. Wir alle werden traurig. Es ist Mitte März. Weder der Frühling noch das Kriegsende kann kommen. Aber plötzlich in Wiesen auftauchende Felsblöcke, das ist romantisch und lässt sie wie einen Park aussehen. Selbst wenn sie an einem Berghang sind. Und die Tatsache, dass das romantisch ist, ist tröstlich. Ich weiß nicht genau, warum es tröstlich ist, aber es ist tröstlich. Felsblöcke, sehr große, mit Efeu darauf oder kleinen Bäumen sind immer tröstlich, wenn sie auf einer Wiese verstreut sind. Das sind sie. Der Wind bläst und der Wind ist eiskalt und der Frühling kommt nicht. Es heißt, die Jahreszeiten können nicht kommen, wie sie sollten, weil Kanonen die Wolken durcheinander bringen. Zuerst bringen sie die Vögel durcheinander und dann die Wolken. Es besteht kein Zweifel, dass sie, die Bombardements, die Dinge durcheinander bringen. Die Tage folgen einer dem anderen und die Zeit vergeht so sehr schnell. Es ist kaum möglich, sich an einen Tag zu gewöhnen, bevor er vorüber ist. Und dann ist es der nächste Tag und dann ist es Freitag und wir hören die Wochenrückschau vom Schweizer Kommentator und dann ist die Woche vorüber, einfach so. Ich hörte gerade die Rede eines amerikanischen Generals über die einfachen Dinge, für welche die Amerikaner kämpfen. Und als erstes wird erwähnt, dass man in seinem Heim sein kann und niemand mit Gewalt eindringen darf und einen erschrecken und zwingen zu tun, was er will. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass ein amerikanischer General so einfach versteht, wie schrecklich es ist in einem besetzten Land. Die Unsicherheit in den Augen aller jungen Männer und in den Augen ihrer Väter, Mütter, Schwestern und Brüder und Frauen. Die Unsicherheit, weil man jeden Augenblick verhaftet werden kann, jeden Augenblick. Die Papiere können völlig in Ordnung sein und dennoch. Und die Papiere können nicht in Ordnung sein und dann ebenfalls. Und gerade jetzt haben uns unsere Nachbarn von einem jungen Mann erzählt. Wir hatten ihn sehr gut gekannt, in Belay und später hier. Und er wollte in den nächsten Ort gehen, um Brot zu kaufen. Und seine Mutter sagte, nein, tu es nicht. Und er sagte aber, Mutter, meine Papiere sind in Ordnung. Und er ging und er kam nicht zurück. Er wurde verschickt. Seine Mutter weiß nicht, wohin. Und seine Papiere waren in Ordnung und dennoch. Und es ist ungewöhnlich, dass der amerikanische General versteht, dass es das ist, wofür jeder Amerikaner kämpfen würde. Dafür, dass überall in der Welt jeder, der kein Verbrechen begangen hat, friedlich in seinem Heim leben kann, friedlich seinen Geschäften nachgehen darf und keine Angst zu haben braucht, keine Unsicherheit in den Augen haben muss, keine. Ich finde es sehr ungewöhnlich, dass der amerikanische General das so einfach verstanden hat. Wir haben jetzt Mitte März und der Frühling ist gekommen und mit ihm ein wenig Mut. Man meint jetzt, es werde nicht so weitergehen. Der Krieg werde nicht noch Jahre und Jahre lang weitergehen. Man beginnt es zu glauben. Man ist noch nicht hoffnungsvoll. Es ist schwer, hoffnungsvoll zu sein. Nach 5 Jahren, sehr schwer. Man ist noch nicht hoffnungsvoll. Aber man führt sein Leben. Und man meint, es wird jetzt, vielleicht, irgendwann vorüber sein. Irgendjemand im Dorf hat mir gerade erzählt, dass der deutsche Bahnhofsvorsteher, es gibt 2 hier am Bahnhof, der für eine so kleine Stadt ein wichtiger ist, weil man dann nach Italien und in die Schweiz und nach Savoyen und in den Süden umsteigt. Deshalb ist er wichtig. und da viele, sehr viele deutsche Truppenzüge durchgehen, ist er ein deutscher Bahnhofsvorsteher. Heute, Mitte März 1944, sagte er zu dem französischen Zugpersonal: In 3 Monaten ist Deutschland kaputtgeschlagen. Und dann werde ich, statt nach Deutschland zurückzugehen, hier bleiben, um mit den Franzosen zu feiern. Drüben in Deutschland gibt es nichts zu feiern. Und sie verstehen nicht zu feiern. Aber ihr Franzosen versteht es. Also werde ich hier bleiben und mit euch feiern. Natürlich sagte niemand etwas. Aber es war tröstlich. Nicht, dass er hier bleiben wollte, um zu feiern, aber dass er wirklich glaubte, in 3 Monaten würden die Franzosen feiern. Wenn ich die Geschichte erzähle, sagt jeder ein wenig seufzend, hoffen wir es. Aufgeschobene Hoffnung. Aber wir waren so oft sicher. Aber schließlich sieht die russische Dampfwalze, die im letzten Krieg hätte walzen sollen und es nicht getan hat, so aus, als sei sie doch eine, wirklich eine. Wie ich immer sage, jeden Tag haben die Amerikaner, selbst wenn sie Rom nicht eingenommen haben, doch die Flugbasen, von wo aus sie bombardieren können. Und ohne dieses Bombardieren wären die Russen nicht imstande zu walzen. Ich werde ungeduldig und ich sage, ihr Franzosen, ihr habt so altmodische Ideen vom Krieg. Ihr denkt nur an Landkämpfe und an Orte erobern. Aber wir Amerikaner, wir glauben an das Zerstören der feindlichen Produktion. Ja, sagen sie, das ist wahr. Aber, nun, sie wünschen, dass wir ein paar einnehmen und rascher machten, aber ich sage, was ich ihnen immer gesagt habe, dass die Amerikaner sich gerne lange vorbereiten. Und dann, wenn sie wirklich bereit sind, dann geschieht etwas. Seht euch tun es an, sage ich. Damals habt ihr euch genauso beklagt. Ja, sagen sie, überzeugt, aber ungläubig. Und ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich, weil 5 Jahre eine lange Zeit sind für ihre Gefangenen und sie selbst. Und, sagte eine Frau, und wenn die Alliierten gewinnen, werden unsere Gefangenen dann in Deutschland als Geiseln bleiben? Geiseln für wen? Fragte ich ungehalten. Ich weiß nicht, antwortete sie. Ich habe mich nur gefragt, werden sie als Geiseln dort bleiben? Nein. Amerika wird auf ihrer sofortigen Entlassung bestehen. Oh, sagte sie, wenn Amerika das tun würde. Es ist immer schwer, irgendetwas zu verstehen. Aber am Ende von 5 langen Jahren wird Verstehen noch schwieriger. Darüber besteht kein Zweifel. Ja und nein. Frühlingsschnee muss hübscher als Winterschnee sein. Sicher sehen dieses Jahr alle das ein. Und außerdem ist da noch unsere Ziege. Wir haben jetzt eine Menge Nahrungsmittel. Wirklich mehr, als wir essen können. Eine Menge von allem. Butter, Käse, Eier, Fleisch, Zucker. Alles, außer Milch. Und deshalb hatten und haben wir noch eine Ziege. Aber eine Ziege muss Junge bekommen, um weiter Milch zu geben. Deshalb ging unsere zum Bock. Und jetzt wird sie in einer Woche Junge bekommen. Und deshalb fragen wir natürlich jeden, was wir tun sollen. Man sagt, sie solle einen Tee bekommen, so einen, wie die Franzosen ihn zu sich nehmen, wann immer sie sich schlecht fühlen. Lindenblätter oder Minze oder Eisenkraut oder sonst etwas. Und irgendjemand sagt, entweder sie oder die Jungen sollen warmen Wein trinken. Und sie solle Brot mit Öl und einem gewissen Kraut darauf haben. Ich glaube, beide, Mutter und Kind und alles war ein Durcheinander. Und einige sagten, sie wird es schon schaffen, ihr Junges ganz allein zu bekommen. Und jemand anderer sagte, wir müssten dabei sein. Aber wie können wir das, wenn wir nicht wissen, wann es soweit sein wird? Und der Stall ist weit fort vom Haus. Und einige sagen, wir können Milch haben, so wie das Junge kommt. Und einige sagen nein. Jedenfalls nahm ich sie diesen Nachmittag auf einen Spaziergang mit. Und sie wirkte ein wenig schwer, aber vergnügt. Also hoffen wir das Beste. Inzwischen sah ich vorgestern den ersten gelben Schmetterling und morgen, so erzählt man mir, ist der Tag, an dem die Vögel beginnen, ihre Partner zu suchen. Der Tag des heiligen Josef. Und sie haben 2 Tage Zeit, sich für ihre Männchen und Weibchen zu entscheiden und danach keinen Unsinn. Schon machen sie sich dran, ihre Nester zu bauen. Gewiss, es war ein hübscher, sonniger Tag. Vielleicht haben sie es also alle fertiggebracht. Und wenn nicht? Nun, wenn nicht? Niemand erzählt mir etwas darüber, wenn nicht. Es gibt kein wenn nicht im Leben auf dem Lande in Frankreich. Da gibt es eben einfach kein wenn nicht. Und so wird jeder langsam wieder ein bisschen fröhlicher. Abgesehen von den jungen Männern und jungen Mädchen, die neuerdings zur Arbeit in Munitionsfabriken zusammengetrieben werden. Und wo? Nun, niemand weiß etwas Genaues darüber. Man sagt in Frankreich, aber muss es Frankreich sein? Und jeder muss etwas entscheiden und man sagt, oh, man sagt so vieles. Man kann sich um so vieles Sorgen machen. Es gibt keine Logik in diesem Krieg, in nichts, was Krieg ist. Falls und wenn der Krieg gewonnen wird, behält man die Gefangenen dort, wo sie sind als Geiseln. Geiseln für wen, frage ich ungeduldig. So sagt man, antwortet man mir, so sagt man. Genau das macht es so ungewöhnlich. Jeder hört Radio. Man hört den ganzen Tag über zu, weil fast jeder eines hat. Und wenn nicht, gibt es das des Nachbarn und man hört die Stimme aller möglichen Länder. Und doch ist das, was man wirklich glaubt, nicht das, was man hört, sondern die Gerüchte in der Stadt. Das, was von Mund zu Mund geht, ist immer das Überzeugendste. Man glaubt weder den Zeitungen noch dem Radio, aber man glaubt, was man einander erzählt. Und das ist ganz natürlich. Alle offiziellen Nachrichten sind so täuschend. Warum also nicht Gerüchten glauben? Das ist durchaus verständlich. Und deshalb tut man es. Man glaubt all den Gerüchten. Und selbst wenn man weiß, dass sie nicht wahr sind, glaubt man ihnen. Jedenfalls haben sie eine Chance, wahr zu sein. Gerüchte haben das so an sich. Aber offizielle Nachrichten haben keine Chance, wahr zu sein. Überhaupt keine. Natürlich keine. Wir verbringen unsere Freitagnachmittage mit Freunden und lesen Shakespeare. Wir haben Julius Caesar gelesen und Macbeth und jetzt Richard III. Und das Erschreckende ist, dass alles genau so ist wie das, was jetzt geschieht. Wenn Macbeth Geister sieht, nun tut er es vielleicht nicht? Sieht Mussolini vielleicht nicht den Geist seines Schwiegersohns? Natürlich sieht er ihn. Man kann ihn sehen, wie er den Geist seines Schwiegersohns sieht. Seine letzte Rede zeigte, dass er ihn sah. Und jeder von ihnen, nehmt die Könige bei Shakespeare, es gibt keinen Grund, warum sie alle einander ständig umbringen. Das sind keine gewöhnlichen Kriege, in denen man aufeinander stößt und kämpft, sondern es ist einfach Gewalt. Und da ist kein Ziel zu erreichen, kein Ruhm zu gewinnen. Genauso wie bei Heinrich VI. Und Richard III. Und Macbeth. Genauso. Sehr schrecklich. Sehr, sehr schrecklich und genauso. Ein langer Krieg wie dieser macht einem klar, welche Gesellschaft man wirklich vorzieht. Das eigene Zuhause. Ziegen, Hühner und Hunde. Und gelegentliche Bekanntschaften. Ich stelle fest, dass ich mir überhaupt nichts aus Gärten, Blumen oder Gemüsen, Katzen, Kühen und Kaninchen mache. Man hat Bäume, Reben und Hügel satt. Aber Häuser, Ziegen, Hühner, Hunde und gelegentliche Bekanntschaften werden einem nie zu viel. Die Kinder spielen natürlich komische Spiele. Gestern sah ich, wie ein kleines Mädchen von 7, zwei kleine von 2 und 3 unter ein Stück Blech legte und sagte, jetzt, da ihr in Sicherheit seid, sage ich auf Wiedersehen. Was spielt ihr? Fragte ich. Wir spielen Abriss, Bunker, sagte sie. Und so war es. Ich sprach mit Claude Malherbe. Sie war gerade von einer Witwe gekommen, deren Mann plötzlich gestorben war. Ja, sagte sie, jetzt sterben sie. Sie waren sehr junge Männer im letzten Krieg. Sie waren in diesem Krieg. Aber was so schrecklich für sie ist, dass Frankreich geschlagen worden ist. Es frisst sie auf, sagte sie. Ich sage manchmal zu meinem Mann, aber schließlich ist Frankreich geschlagen worden. Und er sagt, sag das nicht. Es ist nicht wahr. Ich kann es nicht hören. Doch, sagt Claude, es ist wahr. Aber Frauen können darunter natürlich nicht so leiden wie Männer. Männer sind schließlich Soldaten und Frauen nicht. Und lieben Frankreich so sehr wie wir. Und wir lieben Frankreich so sehr wie die Männer. Aber schließlich sind wir keine Soldaten. Und deshalb können wir eine Niederlage nicht so empfinden wie sie. Und außerdem haben Frauen in einer Niederlage, nach einer Niederlage, mehr zu tun als Männer. Sie haben mehr, was sie beschäftigt. Das ist nur zu natürlich bei einer Niederlage. Und deshalb haben sie weniger Zeit zu leiden. Ja, sagt Claude, ich verstehe das. Manchmal ist nichts von allem sehr wirklich. Aber was ist wirklich? Was man immer getan hat. Oder was man jetzt tut. Nun, ich saß nicht immer in einem Feld und beobachtete die Ziege beim Fressen, aber ich tue es jetzt. Was ist wirklich? was man jetzt tut oder was man immer getan hat. Es ist merkwürdig, dass Menschen, von denen man annimmt, sie seien wissenschaftlich, es nicht schaffen, das Grundprinzip der Physik zu erfassen, nämlich dass Aktion und Reaktion gleich und entgegengesetzt sind. Dass man, wenn man Menschen verfolgt, sie immer dazu bringt, stark und stärker zu werden. Die Franzosen sagen, Zucker zieht Bienen schneller an als Essig. Oder die Fabel vom Wind und der Sonne, die einen Mann dazu bringen, seinen Mantel auszuziehen. Es ist merkwürdig, es ist lange so gegangen. Verfolgung, um Menschen schwach zu machen, und es macht sie stark. Und wenn man sie nicht verfolgt, dann werden sie weich. Nun, natürlich, wenn Aktion und Reaktion gleich und entgegengesetzt sind, was sonst kann man tun? Wenn Menschen zu viel Frieden haben, wollen sie Krieg. Und wenn sie zu viel Krieg haben, wollen sie Frieden. Was sonst können sie tun? Gerade jetzt scheint niemand wirklich zu wissen, was er will. Frieden scheint ihnen fast ebenso gefährlich wie Krieg. So war es das letzte Mal. Und Krieg ist nicht mehr gefährlich, er ist endlos und miserabel. Miserabel und endlos. Und Frieden wird Frieden auch endlos und miserabel sein. Oder nur miserabel und nicht endlos. Und doch, ja doch wollen sie Frieden. Schließlich wollen sie es anders haben, als es jetzt ist. Jemand erzählte mir, wir sprachen über Essen. Man spricht natürlich häufig über Essen oder Nicht-Essen. Und wir sagten, wie schwierig es sei zu wissen, ob Leute an einem bestimmten Ort essen oder nicht essen. Einige, die von dort kommen, sagen, es gibt reichlich und einige sagen, es gibt nichts. Und überhaupt, wie kann man das wissen? Ja, sagten sie eifrig, bei uns gibt es eine Frau, eine Nachbarin, die immerzu sagte, es ist nicht schwer, alles zu bekommen, was man will. Ja, sagte sie, ich kann sogar kandierte Früchte bekommen. Lieber Himmel, sagten sie. Und dann fanden sie nach und nach heraus, dass die Frau sehr wenig zu essen hatte. Und sie redete nicht so, um es andere glauben zu machen, sondern um es selbst zu glauben. Und sie glaubte es. Allgemein gesprochen gibt es hier in Frankreich mehr Esser als Nichtesser. Aber überhaupt sind die Franzosen ziemlich gute Esser und essen wollen sie. Versagt eine Art der Nahrungsmittelbeschaffung, so versucht man eine andere. Und auf die eine oder andere Art schafft man es, Nahrungsmittel zu bekommen. Sie müssen essen. Und um zu essen, müssen sie Nahrungsmittel finden. Also finden sie sie. Gelingt es ihnen zuerst nicht, dann versuchen. Noch einmal versuchen. Aber gelegentlich gelingt es ihnen sogar irgendwie beim ersten Mal. Aber bestimmt gelingt es ihnen schließlich, eine ganze Menge zu bekommen. Bestimmt gelingt es. Das ist ihre Art. Im letzten Krieg nannten sie es das System D, Débrouillez-vous. Das heißt, seht euch um und findet heraus, wie. Unsere Ziege starb, als sie ihr Junges nicht zur Welt bringen konnte. Haustiere sterben so oft bei der Niederkunft, was sehr entmutigend ist. Es passiert wieder und wieder, und nun passierte es unserer Ziege. Unser Nachbar wachte die ganze Nacht bei ihr, und er und ein anderer Nachbar arbeiteten 3 Stunden an ihr, versuchten, das tote kleine Ding aus ihr herauszubekommen, aber es gelang ihnen nicht. Auch so etwas kann heute vorkommen. Wenn jeder in einer Fabrik arbeitet und extra Dienst tut beim Bewachen der Eisenbahn, die Franzosen sind so, man muss immer tun, was man kann, um das Leben eines Haustieres zu retten, ob es einem gehört oder nicht. Sie sind so. Es wird immer verblüffender, sich in ihren Gefühlen auszukennen, immer verblüffender. Gab es je, kann es je etwas Gefährlicheres geben als einen Krieg, der zu Ende geht? Nichts. Das heißt, einen Krieg wie diesen, letzten. Nicht einen Krieg wie 1418, der noch ein Krieg des 19. Jahrhunderts war. Sondern diesen 39 bis irgendwann Krieg. Der zweifellos ein Krieg des 20. Jahrhunderts ist. Zweifellos.